3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Harro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Kommunistenkneipe. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ann-Sophie und mit mir heute in der Moderation mein Kneipengenosse Harro. Hallo, Harro. Hallo. Heute haben wir einen Kneipenstammgast zu Besuch, beziehungsweise eigentlich sind wir bei ihm zu Besuch, nämlich Schorsch Filbert. Hallo, Schorsch. Hallo. Schorsch arbeitete von 1972 bis 2004 an der Uni Marburg. Seine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf die Theorie und Geschichte des Kapitalismus und der Arbeiterbewegung. Wir widmen uns heute einem Thema, das nicht ganz einsteigerfreundlich ist, sondern einigermaßen voraussetzungsvoll. Trotzdem bemühen wir uns, unsere Inhalte und auch Schorsch seine Inhalte so darzustellen, dass sie allgemeinverträglich sind. Wir steigen direkt ein. Im April dieses Jahres ist in der Zeitschrift konkret ein Artikel von Schorsch erschienen mit dem Titel Plutokratie mit Massenbasis. Noch bevor dieser Artikel veröffentlicht wurde, haben wir hier mehr als einmal zu dritt zusammengesessen und gegrübelt, welche politischen Begriffe sich jetzt noch eignen, um die gegenwärtigen Transformationen, die wir im Kapitalismus erleben, wie können wir die beschreiben? Und heute wollen wir gemeinsam die langen Linien der kapitalistischen Krise nachzeichnen und auch gewisse Tendenzen ausmachen. Und dafür betrachten wir auf der einen Seite historisch die Krisendynamik des Kapitalismus und sein Verhältnis zum Staat. Auf der anderen Seite zeigen wir in der Gegenwart auf, ob wir Zeugen einer autoritären Transformation im politischen Überbau werden, und ob das eine Intensivierung des Marktradikalismus bedeutet. Seit der großen Krise von 2007, 2008 steckt der Kapitalismus in einem strukturellen Umbruch. Und wie in der Geschichte oft zu beobachten war, verändert sich in solchen Phasen das Verhältnis von Kapital und Staat. Also in Phasen starken Wirtschaftswachstums verzichtet das Kapital gerne auf lästige Einmischungen durch den Staat. Und in tiefen Krisen soll dieser Staat dann beherzten Staatsinterventionismus betreiben und den Karren aus dem Dreck ziehen? Staatsinterventionismus wurde zur Standardantwort, ob schon damals beim Gründerkrach 1873, mit dem New Deal 1929 oder in Deutschland mit der kriegskeynesianistischen Aufrüstungspolitik der 30er. Die Machtübertragung an die deutschen Faschisten, befördert durch den Kepler-Kreis und die industriellen Eingabe im November 32, war die wohl brutalste und verfehlteste Krisenbewältigungsstrategie dieser Art und endete im deutschen Faschismus und im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich da mal was dazwischen sagen darf, mit dem New Deal setzt nicht 1929 ein. 1929 setzt eine systemische Krise ein, die dann mit dem New Deal bewältigt wurde. Das ist aber erst seit 1933 in den USA. Oder Kriegskeynesianismus, auch der Kriegskeynesianismus setzt 1933 in Deutschland ein. Also wir haben eine Lücke zwischen 1929 und 1933 und der Kriegskeynesianismus ist die Antwort auf die Krise von 1929. Also diese Lücke ist, glaube ich, wichtig, weil man sieht, dass so eine kapitalistische Gesellschaft einige Zeit braucht, um eine Wende zu vollziehen. Ob die Machtübertragung an die deutschen Faschisten, dass sie die brutalste Krisenbewältigungsstrategie war, ist richtig. Ob sie die verfehlteste Krisenbewältigungsstrategie war, weiß ich nicht. Im Kapital hat das ja ganz gut getan, zunächst einmal. Genau. Ja, nach dem Krieg dann Wiederaufbau, Marshallplan, Wirtschaftswunder. Ja, das ist aber immer noch innerhalb des Keynesianismus. Mit dem Kriegsende 1945 geht der Kriegskeynesianismus, in dem vor allem in Militär und Rüstung investiert wird, in den Wohlfahrtskapitalismus über. Man kann auch sagen, in einen ja, Zivilkeynesianismus. Wir haben also einen Militärkeynesianismus von 33 bis 45. Wir haben einen Zivilkeynesianismus von 1945 bis, sagen wir, 1973. Einige nennen das auch die Rekonstruktionsperiode. Das heißt, es muss wieder aufgebaut werden. Da hat man starke Nachfrage nach Arbeitsplätzen und auch starke Nachfrage nach Investitionen. Wobei man vielleicht auch sagen oder auf jeden Fall sagen muss, dass es nicht nur ein Zivil-Keynesianismus gewesen ist, sondern zugleich auch ein Rüstungs-Keynesianismus gewesen. Denn es ist ja zugleich die Zeit des Wettrüstens gewesen. Die Befürworter der gegenwärtigen Aufrüstung in der BRD, Pistorius und andere, weisen gern darauf hin, dass unter Willy Brandt der Anteil der Militärausgaben für am Bruttoinlandsprodukt 3-4% betragen hat. Also doppelt. Einerseits ein Zivilkeynesianismus, zugleich aber auch ein Rüstungskeynesianismus. So viel dazu. Und das geht dann bis 1973, 74, 75 haben wir dann eine kleine Weltwirtschaftskrise. Und da ist dann die Zeit des Keynesianismus danach vorbei. Die folgende Zeit ist verknüpft mit der Abkehr vom Keynesianismus und wurde unter anderem geprägt von Marktradikalen wie Hayek, Milton Friedman und den Chicago Boys, der Anfang der neoliberalen Wende. Das Ganze hat sich dann auch in den spätestens den 80ern politisch niedergeschlagen. Ronald Reagan und Margaret Thatcher sind stark verbunden mit dieser Periode und sie führten den ideologischen Kampf gegen die Arbeiterbewegung, gegen Gewerkschaften und, um es kurz zu machen, gegen alles, was nach Keynesianismus roch. Was gar kommunistisch roch, das wurde gleich zum Erzfeind erklärt und sollte die volle Härte der Reagan-Doktrin zu spüren bekommen. Ja, da gibt es ja diesen berühmten Satz von Reagan, den er bei seiner Amtseinführung in den 80ern gesagt hat: Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Und ja, der folgte eben gutgläubig der Logik, der Markt regelt alles. Und gleichzeitig startete die Reagan-Administration eine der größten staatlichen Rüstungsoffensiven der US-amerikanischen Geschichte. Merken wir uns vielleicht, dass durchgehend in der Geschichte des Kapitalismus Rüstung immer auch über die ökonomischen Zyklen hinweg immer ein wichtiger Investitionsbereich gewesen ist. Wir springen jetzt direkt in die Gegenwart. Die letzte große Krisenbewältigungsstrategie, die wir erlebt haben, war der Green Deal. Der sollte als groß angelegte staatliche Investitionsoffensive der Finanzkrise von 2007, 2008 den Garaus machen. Insgesamt ist zu bilanzieren, dass das krachend gescheitert ist. Nicht zuletzt am Widerstand zentraler Kapitalinteressen wie der Automobilindustrie, Energie und Chemie. Aktuell erleben wir einen erneuten Anlauf der staatsgetriebenen Krisenantwort. Dieses Mal nicht eben mit nachhaltigen Ökoprogrammen, sondern mit einer gigantischen Rüstungsoffensive. Mal wieder. Fast alle NATO-Staaten streben gegenwärtig an, 5% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung zu stecken. 5% klingt ja immer erstmal nicht viel. In Deutschland wären das allerdings 40% oder über 40% des deutschen Bundeshaushaltes. Im Rahmen dessen scheint sich auch die politische Ordnung des Kapitalismus selbst zu verändern, so zumindest deine Hypothese, Schorsch. Die kapitalistische Basis bleibt erhalten und auf der Ebene des politischen Überbaus findet eine Transformation statt. Schorsch, du gehst in deinem Artikel genau auf diese Veränderung ein und genau darüber wollen wir jetzt mit dir ins Gespräch kommen. Es gibt ja so ein gewisses Grundvokabular, das man vielleicht erstmal abklopfen müsste, wenn man über kapitalistische Krisen spricht. Seit 2007 scheint ja der Kapitalismus erneut mal wieder nicht so richtig auf die Beine zu kommen, sondern aus dieser Krise nicht herauszufinden. Schorsch, du sprichst von einer systemischen Krise in diesem Kontext. Und das ist ein Begriff, der wieder ähnlich auch Anwendung findet. 1873, der Gründerkrach oder die Finanzkrise 1929. Und jetzt ist die Frage, was genau macht denn eine Krise systemisch? Und was unterscheidet sie von einer bloßen Konjunkturdelle? Ja, das sind wir natürlich bei einem Grundkurs. Ne? Was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist mit ein paar Buchstaben ausgedrückt GWG'. Geld als Kapital wird investiert, es werden Waren produziert, die Waren werden wieder verkauft, die neuen Waren, oder es entsteht wieder Geld, aber mehr Geld, G'. Also G' ist der Strich, ist der Profit. Kapitalismus ist also Profitproduktion und Akkumulation. Denn wenn aus Geld mehr Geld gemacht wird, durch die Produktion von Waren, den Verkauf von Waren, dann ist am Ende auch die Kapitalbasis erweitert. Nehmen wir an, G ist Kapital und anschließend wird auf das Kapital noch der Mehrwert draufgelegt. Ein Teil des Mehrwerts wird wieder investiert. Also ist das Kapital größer geworden. Das nennen wir Akkumulation. Kapitalismus ist Akkumulation von Kapital. Aus Gründen der Konkurrenz müssen Unternehmen immer wieder wachsen. Und so wächst auch insgesamt die Kapitalmasse in einer Gesellschaft. Wichtig ist, dass das Kapital immer wieder neu investiert werden kann. In dem Augenblick, da das Kapital nicht investiert werden kann, haben wir eine Überproduktionskrise. Und das ist so rein empirisch feststellbar alle 10 Jahre, mehr oder weniger, der Fall. Das sind die zyklischen Krisen. Zyklische Krisen erledigen sich praktisch von selbst. Wenn überschüssige Waren auf dem Markt sind, kann anschließend keine neuen Waren produziert, sondern die müssen erstmal abgesetzt werden. Solange noch keine neuen Waren produziert werden, werden Arbeitskräfte überflüssig. Sie sind arbeitslos. Oder um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, können sie gezwungen werden, auf Lohn zu verzichten. Und das geht so lange, bis dann wieder neue Arbeitskräfte nachgefragt werden. Das alle 10 Jahre ist das der Fall. Und das war so in Reinkultur oder relativer Reinkultur der Fall seit der industriellen Revolution bis zur ersten systemischen Krise von 1873, dem Gründerkrache. Dann passierte zum ersten Mal etwas 1873, was man vorher noch nicht so hatte, nämlich die zyklische Krise wurde nicht zyklisch behoben, sondern sie dauerte über 20 Jahre. Innerhalb des bisherigen Typus des Kapitalismus, des Konkurrenzkapitalismus, war sie überhaupt nicht zu beheben. Der Kapitalismus nahm eine neue Form an, er blieb Kapitalismus. Aber er war nicht derselbe Kapitalismus. Vorher war er der Kapitalismus der freien Konkurrenz. Jetzt wird er organisierter Kapitalismus. Kartelle, Monopole bilden sich. Und auch die politische, sowohl innenpolitische als auch außenpolitische Ordnung ändert sich durch den Übergang in den Imperialismus. Das heißt, ab 1873 entsteht der Monopolkapitalismus. Dieser Monopolkapitalismus als eine internationale Erscheinung, wo verschiedene monopolkapitalistische Staaten gegeneinander konkurrieren und nicht kapitalistische, vorkapitalistische Gesellschaften den Kolonien unterwarfen damals. Das nannte man Imperialismus. Dieser Imperialismus hat auch wieder zwei Seiten. Er macht sich zum Teil den alten Kolonialismus, den wir ja schon seit dem 16. Jahrhundert haben, zunutze. Also überschüssiges, es werden Rohstoffe geplündert, es werden überschüssige Menschen sozusagen exportiert. Das ist also die Beherrschung bisher nicht kapitalistischer Staaten durch die kapitalistische Zentren. Imperialismus bedeutet aber auch, dass die einzelnen nationalstaatlich organisierten monopolkapitalistischen Gesellschaften gegeneinander konkurrieren und ihren Einflussbereich auszudehnen versuchen. Das erfolgt dann 1914 in kriegerischer Form. Also summa summarum, die Gründerkrise von 1873 ist erst um die vorige Jahrhundertwende behoben worden durch den Übergang in den Monopolkapitalismus und Imperialismus. Dann kommt die Weltwirtschaftskrise von 1929, die keine Finanzkrise allein ist. Natürlich bricht so etwas zunächst mal an der Börse aus, gibt dann also einen schwarzen Börsentag, aber das ist nur der Vorbote. Es ist dann eine typische Überproduktionskrise gewesen 1929 und die ist auch nicht von heute bis morgen behoben worden. Also die bricht nicht 1929 aus und ist 1930 zu Ende, sondern sie hält in den USA eigentlich bis ungefähr 1940 an. Also nicht mehr als akute Krise, aber es kommt kein richtiger Aufschwung mehr zustande. In Deutschland ein bisschen anders, weil Deutschland sehr schnell auf Rüstungs-Keynesianismus umschaltet. Das ist also die zweite systemische Krise. Da wird eben nicht, da wird nicht innerhalb weniger Monate eine zyklische Krise behoben, sondern es dauert längere Zeit. Nach 1945 haben wir eigentlich viele Symptome einer neuen Krise. 1945, 46, 47 in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern haben wir einen konjunkturellen Einbruch damals, der aber sehr schnell überwunden wird durch den Übergang in den Rekonstruktions-Keynesianismus, Wiederaufbau und Wohlfahrtskapitalismus, das geht bis 1975. 1975 haben wir wieder eine Weltwirtschaftskrise, eine kleine Krise, das ist eine zyklische Krise, die eine systemische Krise nur teilweise ist. Von den bisherigen beiden systemischen Krisen, nämlich derjenigen von 1873 und 1929, unterscheidet sie sich dadurch, dass sie relativ schnell überwunden wird. ökonomisch relativ schnell überwunden wird, aber es dauert länger, bis ein neuer Kapitalismus-Typ entsteht. Also wir haben die 70er Jahre oder bis Mitte der 70er Jahre ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Da scheint noch der alte Zivil-Keynesianismus unzerstörbar zu sein. Dann gibt's diese kleine Krise von 1975. Danach kommt schon wieder ein Aufschwung. Aber ein schwacher Aufschwung. Und man hat noch nicht, das neue Regime ist noch nicht gefunden. Erst in den 80er Jahren bricht dann der Marktradikalismus voll durch. Das heißt, staatliche Regulierungen werden in hohem Maße abgebaut. Der Staat wird herausgedrängt aus der Wirtschaft. Dann gibt es, man nennt das den Big Bang an der Londoner Börse, wo nun tatsächlich alle Regulierungen fallen. Und dann haben wir den Marktradikalismus der Jahre ab 1980. Und das sind eben auch die Zeiten, wo dann Reagan und Thatcher regieren, bis ungefähr 2008. Das sind die Flegeljahre des Neoliberalismus. Dann 2008 kommt die Sache wieder ins Stocken. Beginnt mit einer Finanzkrise 2007, kommt dann zu einer allgemeinen Weltwirtschaftskrise 2008. Die wird nicht behoben. Dann gibt es eine Währungskrise. Es gibt eine Krise der Staatshaushalten, die griechische Krise. Bis heute ist die Wachstumsentwicklung flach. Seit 2008, das ist dieser finanzmarktgetriebene Kapitalismus sucht jetzt eine neue Wirtschaftsform, hat sie aber noch nicht gefunden. Und deshalb sage ich und behaupte ich immer wieder, diese systemische Krise von 2008 folgende ist nicht behoben, sie ist nur suspendiert. Der neue Typ des Kapitalismus ist noch nicht sichtbar. Großer Unterschied. Nach 1873 Übergang in Imperialismus und Monopolkapitalismus, nach 1929 Übergang in den Keynesianismus, nach 1975 wieder ein neuer Wirtschaftsstil, Übergang in den Neoliberalismus und ab 2008 die Notwendigkeit offensichtlich des Übergangs in einen neuen Kapitalismus-Typ, aber der ist noch nicht gefunden, es wird noch experimentiert. So, bis jetzt haben wir uns bewegt auf der Ebene der Ökonomie und jetzt können wir uns mal Gedanken machen, wie sehen denn die politischen Formen aus, unter denen diese verschiedenen Perioden sich vollziehen. Da haben wir den Kapitalismus der industriellen Revolution, also den Manchester-Kapitalismus von 1780, sagen wir mal, bis 1873. Das ist kein demokratischer Kapitalismus gewesen. Das ist in zwei Ländern ausgebrochen, zunächst in Großbritannien, in Belgien. England ist keine Demokratie im 19. Jahrhundert. Formell ist es eine konstitutionelle Monarchie. In der Sache ist es eine Diktatur, nämlich eine Diktatur des Parlaments. Das Parlament in Großbritannien ist ein Monopol, der zwei herrschenden Klassen. Das eine sind die Industriekapitalisten, das andere sind die Grundeigentümer. Oder, um es mit Marxem Begriffen auszudrücken, die Industriekapitalisten leben vom industriellen Profit und die Grundbesitzer leben von der Grundrente. Das sind die beiden herrschenden Klassen. Und nur Mitglieder der herrschenden Klassen haben das aktive Wahlrecht und das passive Wahlrecht. Und die herrschen über den Rest der Gesellschaft. Also wenn man so will, kann man sagen, wir waren auch eine plutokratische Ordnung. Dann haben wir eine allmähliche Erweiterung des Wahlrechts. Aber zunächst einmal 1832, bis 1832 war das Parlament in den Händen des grundbesitzenden Adels. Dann verschafft sich die Industrie Bourgeoisie Zugang, dann herrschen die beiden Klassen gemeinsam über den Rest der Gesellschaft, die Whigs und die Tories. Die Whigs sind die Liberalen, die Tories sind die Konservativen. Dann 1867 haben wir eine kleine Wahlreform, wo dann Arbeiter, übrigens immer nur Männer, wählen dürfen, wenn sie einen Hausbesitz haben. Also auch da ganz eng. Und erst ab 1918 haben wir eine parlamentarische Demokratie in England. Das heißt, die industrielle Revolution vollzieht sich als Diktatur des der beiden herrschenden Klassen, des Grundadels und der Industriebourgeoisie. Die Mehrheit der Bevölkerung ist völlig ausgeschlossen. Der Übergang in den Monopolkapitalismus und in den Imperialismus, in den organisierten Kapitalismus, bringt eine leichte Modifikation dadurch, dass Teile der bisher unterworfenen Klassen kooptiert werden. Ab 1900 steigt die Labour Party auf in Deutschland, Aufstieg der Sozialdemokratie. Gucken wir uns also mal jetzt die politischen Formen an, in denen der Übergang zu Imperialismus und Monopolkapitalismus und organisierten Kapitalismus stattfindet, sind sie vielfältig. Einerseits konstitutionelle Monarchien, das gilt für Österreich-Ungarn, gilt für Deutschland, sind ja dann schon Industriestaaten, Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich. Wir haben allgemeines Wahlrecht in Deutschland, allerdings hat der Reichstag außerordentlich wenig zu sagen. Es ist eine Mischung. Marx und Engels nennen das Halbabsolutismus. Keinen alten Absolutismus, wie, was weiß ich, unter Ludwig XIV., ein Halbabsolutismus. Aber in Frankreich hat inzwischen ja auch eine industrielle Revolution stattgefunden. Auch in Frankreich findet statt der Übergang in Imperialismus und Monopolkapitalismus, da in den Formen einer demokratischen Republik. Ab 1870 wird Frankreich ja von einer parlamentarischen Republik regiert. Und die USA sind eine parlamentarische Demokratie von Anfang an. Ausschluss der Sklaven, bekannt. Das heißt, und Großbritannien ist eine konstitutionelle Monarchie, mit jetzt allmählich erweitertem Wahlrecht, mit dem Übergang zur parlamentarischen Demokratie ab 1867. Vielfältige Formen tragen. Die politischen Formen sind vielfältig. Die ökonomische Form ist nicht vielfältig. Monopolkapitalismus und Imperialismus. Gibt uns vielleicht auch einen Fingerzeig für unsere Diskussion nachher. Offensichtlich kann das Monopolkapital mit fast jeder politischen Ordnung zurechtkommen, auch mit der Demokratie. Dann haben wir die Zeit ab 1929. Der Militär-Keynesianismus, Kriegs-Keynesianismus und ab 1945 dann der Zivil-Keynesianismus plus auch ein bisschen Rüstungskapitalismus. Da haben wir zwei dominante Formen. Für den Kriegskapitalismus haben wir zwei dominante Formen. Einerseits der Faschismus. Deutscher Faschismus ist Kriegs-Keynesianismus. Andererseits parlamentarische Demokratien, Großbritannien und USA, Kriegs-Keynesianismus plus in demokratischen Formen. Nach 1945 empfiehlt es sich dann ausschließlich zu reden für den Bereich der OECD-Staaten, also der höchst entwickelten kapitalistischen Länder. Und da wird man sagen können, dass der Zivil-Keynesianismus wie ich das nochmal nennen würde, ökonomische Zivilkeynesianismus, wie ich das nennen möchte, für die Zeit 1945 bis 1973, 75 in demokratischen Formen sich vollzieht. Einwand Chile. Chile ist ein Land der Peripherie. Ich rede von kapitalistischen Zentren. Der Zivilkeynesianismus, das macht ihn unter anderem ja so attraktiv, ist ein Zivilkeynesianismus der parlamentarischen oder repräsentativen Demokratie. Das gilt auch noch für die Zeit des Neoliberalismus, die wir jetzt doch wohl datieren wollen von 1975 bis zur Gegenwart, aber mit dem Einschnitt von 2008. Also sagen wir für die erste Phase des Neoliberalismus. Auch da haben wir parlamentarische bzw. präsidiale Demokratien. Das ist also mit Demokratie durchaus vereinbar. Allerdings werden diese Demokratien jetzt substanzloser, denn diese Demokratien vollziehen sich auf der Ebene der staatlichen Willensbildung. Zum Neoliberalismus gehört aber das Hinausdrängen des Staates aus der Wirtschaft. Seine Repressionsfunktionen bleiben erhalten, seine Subventionsfunktionen bekanntlich ja auch, aber seine sozialstaatlichen Funktionen und auch seine wirtschaftslenkenden Funktionen werden abgebaut. Das heißt, wir haben formale Demokratie, die aber deren ökonomische Substanz ausgehöhlt wird. So, und jetzt haben wir die Periode ab 2007, 2008, die suspendierte Krise. Alles ist noch Imperialismus, alles ist noch Monopolkapitalismus. Wir haben eine Krise, in der der Kapitalismus seine neue Form noch nicht gefunden hat. Und in dieser Form seine neue ökonomische Form noch nicht gefunden hat. Und deshalb sucht er jetzt auch noch seine neue politische Form. Was nur die neue ökonomische Form angeht, werden wir noch drüber reden müssen. Wie kommt man aus dieser Suspension heraus? Was wird das für ein neuer Typ des Kapitalismus sein? Da sprechen wir nachher darüber. Was nur die politische Form angeht, kann man sich ja eigentlich schon ganz gut logisch erklären, wenn die ökonomische Form noch nicht gefunden ist, dann ist auch die politische Form noch nicht klar. Und jetzt haben wir so durch die Wahl der letzten Zeit so einen Eindruck gewonnen, sagen wir es mal so, Eindruck gewonnen, den ich dann in meinem Konkretartikel nun halt versucht habe, mal zusammenzufassen, nämlich Versuche, in denen das Monopolkapital durch einige seiner eine besondere Form annimmt, was die Sozialstruktur angeht. Monopolkapital haben wir schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Monopolkapital, der Monopolkapitalismus des 20. Jahrhunderts hat ja wechselnde Sozialstrukturen. Der französische Ökonom Piketty weist darauf hin, dass 1913 die Ungleichheit in den höchst entwickelten kapitalistischen Ländern extrem hoch war und dass in den Perioden dann des Kriegskens, der Kriegswirtschaft ab 1914 sogar schon und dann des Kriegskeynesianismus und des Wohlfahrtskapitalismus die Ungleichheit abgenommen hat. Das sind Zeiten der Gleichheit gewesen. Und er weist dann auch aufgrund umfangreichen statistischen Materials darauf hin, dass seit 1970 die Ungleichheit wieder enorm zunimmt. Und heute, am ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, die Ungleichheit in den höchst entwickelten Ländern des Kapitalismus so hoch ist wie 1913. Und hier bilden sich plötzlich extreme Formen des äußersten äußersten Reichtums heraus, die man sich gar nicht vorstellen konnte vor 100 Jahren noch. Also Figuren wie Musk oder Trump, sehr, sehr reiche Leute, eigentlich das 0,1% der Weltbevölkerung, hat einen Zugriff auf ein riesig gewachsenes ökonomisches Potenzial. Und die Versuchung ist natürlich sehr groß und auch das Angebot von Seiten der Politik, etwas sich bestechen zu lassen, ist sehr groß, dass diese Oligarchen, wie ich sie nennen würde, oder diese Plutokraten, das wird man von Musk doch schon sagen können, von Trump auch, dass die unmittelbar auf die Staatsgeschäfte Zugriff nehmen. Vorlauf, Berlusconi ein Milliardär in Italien schon in den 90er Jahren, der dann sogar Ministerpräsident wird. Das heißt, es gibt so einige Anzeichen dafür, dass Plutokraten, wirklich Plutokraten, direkter als zuvor auf die Politik Einfluss gewinnen, dass das große Kapital immer Einfluss auf die Ökonomie hatte. Ist klar. Die Diktatur des englischen Parlaments war die Diktatur der reichsten Leute, was denn sonst, nicht? Und auch im Kriegskeynesianismus und Friedenskeynesianismus, das ist Herrschaft des Großkapitals über die Gesellschaft mit Hilfe von bestimmten politischen Instrumentarien. Man hat sich damals leisten können, demokratisch zu regieren, und das ging ja sehr gut. Also ich habe kürzlich ein Buch gelesen, auch von allen US-amerikanischen Präsidenten gab es nur drei, die keine Millionäre waren. Das war Abraham Lincoln, Wilson und noch ein anderer, drei. Alle anderen waren Millionäre, als sie ins Amt kamen, oder sind Millionäre geworden. Also es ist immer Monopolkapitalismus ist Diktatur der Monopolbourgeoisie mit demokratischen Mitteln. So kann man es nennen für den Zivil-Keynesianismus. Mhm. Und jetzt wird das etwas unverschämter. Mehr ist es eigentlich nicht. Dass man sagt, na gut, also dann kann auch der Musk auch sofort also den Staatshaushalt reformieren. Aber dass es gescheitert ist, zeigt auch, dass es offensichtlich so einfach nicht einfach geht. Das ist eine Tendenz, ne? Eine Tendenz, dass das Kapital noch direkter als bisher auf die politischen Potenzen des Staates zugreift. Welche Form des Staats dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Sind ja auch sehr unterschiedliche Formen. Also Milei in Argentinien ist ja kein Milliardär. Er ist ein Ideologe des entfesselten Markts, ein Stichwortgeber. Frau Weidel ist eine Ideologin des entfesselten Kapitalismus, nicht? Also das Programm der AfD ist ein plutokratisches Programm, nämlich kein Staat, möglichst kein Staat, sondern der Markt soll herrschen und es gilt das Recht des Stärkeren. So steht es eigentlich im Programm der AfD. Man sieht, es wird immer nach neuen Formen gesucht, und Herr Merz ist wirklich eine völlige Randfigur, nicht? Also dass er BlackRock Manager gewesen ist, da ist ja kein Plutokrat, soll er noch so viele Privatflugzeuge haben. Er ist ein leitender Angestellter. Es gibt also wechselnde Formen, in denen das große Kapital Einfluss nimmt auf die Politik, und der direkte Eingriff zugehört auf die Macht. Das hat sich dann so bei Berlusconi, bei Trump, Musk etwas herausgebildet. Ob das dann die endgültige Form ist, das wissen wir einfach nicht. Ich glaube es nicht. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht, wie die neue ökonomische Form des Kapitalismus sein wird nach der suspendierten Krise, und deshalb weiß ich auch noch nicht, wie die neue politische Form sein wird. Und so alte Masken aufzusetzen und zu sagen, dass Faschismus und Hitler kommt wieder, führt uns nicht weiter. Das war ja jetzt erstmal eine halbe Stunde Einstieg, nochmal sehr gebündeltes, sehr kompaktes Referat zum Krisenbegriff und auch schon natürlich ein bisschen die Frage des heutigen Gesprächs mit eingefangen, was bedeutet das denn für die Gegenwart? Und bevor wir jetzt auch Fragen aus der Gegenwart konkret besprechen, müsste ich noch einmal eine Nachfrage stellen, weil ich sie für äußerst zentral halte, nämlich die Ursachen für die systemischen Krisen. Schosch, da hast du eben schon die Überproduktionskrise mit benannt. Ich glaube aber, es ist sehr sinnvoll für das Verständnis, warum das auch systemimmanent ist. Diese Überproduktionskrise, wie die definiert ist, wie sie auch Luxemburg definiert hat, und warum auch häufig der Überproduktionskrise eine wirtschaftliche Prosperität vorweggeht. Wie entsteht denn so eine Überproduktionskrise? Kapitalismus akkumuliert wird durch das Handeln von individuellen Wirtschaftssubjekten, in der Regel Unternehmen. Und jedes einzelne Unternehmen versucht, muss Mehrwert produzieren, sonst kann es nicht existieren. Und es muss auch akkumulieren, um Reserven zu haben, um in der Konkurrenz gegen andere bestehen zu können. Denn wenn ich nicht zusätzliche Mittel habe, zum Beispiel um zu rationalisieren oder dann auch mal die Preise senken zu können, um die Konkurrenz aus dem Rennen zu werfen, zeitweilig, dann werde ich untergehen. Also wird immer investiert werden zu dem Zweck, möglichst hohe Profite zu machen, und zwar in der Konkurrenz. Das bedeutet dann, Und das ist ein ungeplanter Prozess. Akkumulation ist immer zugleich auch Überakkumulation. Ich akkumuliere mehr, als ich unmittelbar dann wieder investieren muss. Wenn ich vorhin gesagt habe, Kapitalismus ist Akkumulation, dann bedeutet das unter den Bedingungen der Konkurrenz, wo keine Planung herrscht, wo jeder das auf eigene Kappe macht, Kapitalismus ist immer auch Überakkumulation. Überakkumulation bedeutet, es ist Kapital da, sind Waren da, sind Arbeitskräfte da, die aktuell keine Verwendung haben. Und jetzt muss eine neue Verwendung für sie gesucht werden. Und diese Suche nach der neuen Märkten, die Suche nach der Verwendung von brachliegendem Kapital, ist schon wieder ein eigener Wirtschaftszweig. Und denke einfach die ungeheure Bedeutung, die die Werbung hat. Bis zum Fußballspieler praktisch schon der Bundesliga-Runde sind das alles Werbeträger. Kapitalismus ist Überakkumulation. Und wenn sich dann das zusammenballt und zur gesamtgesellschaftlichen Überakkumulation führt, dann weiß eine Gesellschaft bis hin zur Weltgesellschaft zunächst einmal nicht mehr, wohin mit dem angestauten Reichtum. Kann der angestaute Reichtum nicht abgesetzt werden, ist das Stagnation und der Kapitalismus wird sich dann zurückentwickeln und dann werden Oppositionsbewegungen entstehen und in allen systemischen Krisen, mit Ausnahme der von 1975, hat man immer Polarisierung. In der Krise von 1873 hat man links den Aufstieg der Sozialdemokratien, damals schon den Aufstieg der Antisemiten in Deutschland, in Frankreich und Österreich. 1929 auch, die Kommunisten werden stärker, aber noch viel stärker werden die Faschisten. Nur 1975 war das nicht so, weil die Neoliberalen davon ausgingen, dass die sozialistische Revolution schon stattgefunden habe. Die verstanden sich als konservative Revolution. Aber jetzt haben wir ab 2008 ja ein gewaltiges Fantasieren, dass Kapitalismus zu Ende sei. Ich sehe es zwar nicht, aber ich lese es überall. Weil man denkt, ja, diese Gesellschaft scheint jetzt perspektivlos zu sein. Korrekt ausgedrückt bedeutet das, im Augenblick weiß Kapital nicht, wohin mit sich selbst und sucht einen neuen Ausweg. Ja, ich würde dich nochmal gern zum ideellen Gesamtkapitalisten fragen, wo der denn so ist. Der ideelle Gesamtkapitalist ist nach Engels der Staat, aber nicht als neutraler Schiedsrichter, sondern als Sachwalter der Interessen der gesamten nationalen Kapitalistenklasse. Er sichert die allgemeinen Bedingungen kapitalistischer Produktion und greift dort ein, wo einzelne Kapitalisten an Grenzen stoßen, also durch Gesetzgebung, Infrastruktur oder auch militärisch. Und wenn wir nun an die Sprengung von Nord Stream 2 denken, also an einen massiven Angriff auf das bisherige Rückgrat des deutschen Wirtschaftsmodells, nämlich günstige Energie, dann stellen sich ja Fragen. Also die günstigen Energiekosten sind weg und von politischen Verantwortlichen hört man dazu kaum was. Wo war denn hier der ideelle Gesamtkapitalist? Handelt der deutsche Staat noch im Interesse des nationalen Kapitals oder erleben wir gerade eine neue Form, eine Art ideeller Gesamtkapitalist West? Nein, das erleben wir garantiert nicht. Der Begriff ideeller Gesamtkapitalist ist von Engels. Er geht davon aus, dass der Staat, aber im Grunde könnte man das schon auf Aussagen des Kommunistischen Manifests von 1848 beziehen, wo nun auch festgestellt wird, dass die Regierungen der Ausschuss der herrschenden Klasse sind. Es gibt also politische Apparate, die existieren deshalb, weil sie die Gesamtinteressen der Kapitalistenklasse wahrnehmen können. Im Zivilkeynesianismus werden die sogar noch ein bisschen ausgeweitet, indem die politischen Apparate auch die Funktion haben, Teile der Arbeiterbewegung zu integrieren. Das erklärt den Aufstieg dann der Sozialdemokratie des Typus Godesberger Programms. Also die Staaten sind dann Regulierungsinstanzen, die die Interessen des Kapitals wahrnehmen, auch durch Kooperation mit Teilen der Arbeiterklasse. Das sind nationale Vorgänge. Und Engels hat das auch nur, wenn er von ideellen Gesamtkapitalismus spricht, meint er der Nationalstaat, innerhalb des Nationalstaats. Zumal der Monopolkapitalismus ja auch zunächst einmal auf nationale Märkte sich bezieht. Oder wenn man sagt, Monopole bilden sich. Monopole waren Monopole, die innerhalb der Nationalstaaten sich gebildet haben. Und die Ökonomie hieß Nationalökonomie. Und innerhalb der Nationalökonomie können wir uns Staat als ideellen Gesamtkapitalisten vorstellen im eben beschriebenen Sinn. Was du jetzt hier bringst, Sprengung von Nord Stream oder die Durchsetzung des US-amerikanischen Fracking-Gases zur Ersetzung des russischen Gases, das ist ein Ausdruck internationaler Konkurrenz. Es gibt keinen internationalen ideellen Gesamtkapitalisten. Wir müssen uns wirklich klar machen, die beiden Zentralbegriffe zum Verständnis der gegenwärtigen Situation sind erstens Monopolkapitalismus und zweitens Imperialismus. Imperialismus heißt immer auch Kampf der höchst entwickelten kapitalistischen Ökonomien gegeneinander. Und der wird nicht reguliert. Da gibt es Waffenstillstandslinien, gibt es die G7 zum Beispiel, vielleicht demnächst nur noch G8. Da gibt es dann während der Zeit des Zivilkeynesianismus auch Regulierungsinstanzen wie die Weltbank und Internationale Währungsfonds, oder dann auch Militärbündnisse wie die NATO. Das sind aber Formen, in denen zugleich der Kampf der einzelnen Nationalökonomien gegeneinander, ihre Konkurrenz weiter besteht. Wir hatten eine Zeit, die Zeit des Washington-Konsenses, also der internationalen Einigungen über die Abschaffung der Zölle weitgehend, man davon ausging, dass friedlicher Welthandel überall möglich sei und dass eigentlich die Staaten gegenüber sich nicht mehr durch Zollmauern voneinander schützen müssen oder bekämpfen müssen, weil der Freihandel alles regelt. Das ist eine alte liberale Illusion, die gibt es schon aus dem 19. Jahrhundert. Die hat kräftig geblüht nach dem Ende der Welt, nach dem Ende der Sowjetunion. Man nannte das Globalisierung. Das bedeutet, alle sind gleich. Alle arbeiten unter den gleichen Bedingungen. Man schottet sich nicht durch Zollmauern gegeneinander ab. Und was ist das? Was ist Globalisierung? Eine Form des Imperialismus. Weil in einem solchen ungeregelten Weltmarkt natürlich die stärksten Nationen sich gegen die weniger starken durchsetzen. Da hat ja in dieser Zeit nicht nur die Ungleichheit zwischen oben und unten innerhalb der einzelnen Nationen statt sich vergrößert, sondern zwischen den Nationen. Das ist die Zeit auch der Failing States, wo nun die schwächeren Ökonomien, die jetzt durch Zollmauer nicht mehr geschützt werden, ausgepowert werden durch die Zentren und die verarmten Massen aus der Peripherie dann in die Zentren strömen, haben wir dann das Migrationsproblem. Und da ballt sich nun etwas zusammen, was dann nun jetzt dazu führt, dass plötzlich die Globalisierung aufgekündigt wird durch Trump, weil er fürchtet, dass die USA nicht mehr das tun konnten, was sie in der Zeit seit 1990 können, nicht die ganze Welt beherrschen, sondern dass sie vielleicht beherrscht wird durch andere Konkurrenz. Und damit haben wir dann wieder einen ökonomischen Weltbürgerkrieg. Und einen ökonomischen Weltbürgerkrieg, den kannst du nicht durch einen ideellen Gesamtkapitalisten regulieren. Den hat es aber nie gegeben. Das ist wie beim Völkerrecht. Wir haben ja ziemlich dichtes Regulierungswerk an Gesetzgebung innerhalb der einzelnen Staaten. Es gibt aber kein wirksames Völkerrecht. Beispiel Frau Baerbock, nicht? Ein Beispiel für die Regelungsdichte von internationalen Beziehungen. Das Völkerrecht ist der Bereich des Rechtssystems, der am stärksten durchlöchert ist, weil tatsächlich Nationalstaaten nach wie vor untereinander konkurrieren und auch die nationalen Monopole gegeneinander konkurrieren, auch wenn es transnationale Konzerne gibt. Also die Geschichte mit dem ideellen Gesamtkapitalismus West, die schenken wir uns mal. Zumal wir ja sehen, im Wertewesten haben wir einen Wirtschaftskrieg der Vereinigten Staaten gegen die Bundesrepublik Deutschland und die EU. Wo soll denn da der Gesamtkapitalist sein, der ideelle? Ich würde mal so nachhaken, wenn zum Beispiel die Firma Thyssen als Stahlproduzent ihren Stahl durch die gestiegenen Energiekosten nicht mehr so günstig produzieren kann, dass er am globalen Markt konkurrenzfähig ist. Das Thyssen ja jetzt auch ganz real Werke schließt, zigtausende Arbeiter aufkündigt. Ja. In welcher Stelle konnte Thyssen seine Kapitalinteressen hier artikulieren? Oder mussten sie sich einfach unterordnen und sagen, okay, hier geht es um große Weltordnungsfragen, hier geht es um die um the Grand Chessboard geht's hier, und da hat Thyssen sich hinten anzustellen mit ihrem bisschen Stahlproduktion. Ja, das geht einige Zeit gut. Oder sie werden, eins der Unternehmen werden jetzt gezwungen, dann ihre Produktion zu verlagern in eine konkurrierende Nationalökonomie. Nach USA. Das bedeutet dann, dass auch Einzelunternehmen praktisch dann aufgespalten werden, ob sie nun im Rahmen ihres nationalen Monopolkapitals funktionieren oder durch Auslandsinvestitionen Teil des US-amerikanischen Monopolkapitals sind und damit auch praktisch gegen sich selbst konkurrieren. Hm. Tauchen wir noch ein bisschen tiefer in das Verhältnis von Staat und Kapital ein. Historisch, und das hast du ja eben lang hergeleitet, reagiert das Kapital auf Krisen oft mit mehr Staat. Ja, wie zum Beispiel hatten wir ja hergeleitet New Deal mit dem Kriegs-Keynesianismus. In der gegenwärtigen Situation sehen wir ja, dass große Investitionsmengen, also sogar 5% des Bruttoinlandsproduktes, also über 40% des Bundeshaushaltes, man kann das gar nicht oft genug sagen, hier als Kapitalakkumulationsstrategie in der Krise herangezogen werden. Ich drücke das mal so aus, die Frage, ist denn überhaupt dieses Konzept Kanonen statt Butter, also starker Sozialabbau, Sozialkahlschlag, Austeritätspolitik, gekoppelt mit einer Rüstungsoffensive, ist dieses Modell überhaupt tragfähig, um eine Krisenbewältigung darzustellen? Funktioniert das volkswirtschaftlich? Naja, in dem allgemeinen Gestammel, wirtschaftspolitischen Gestammel, das willst du Zeit erleben, wird das ja angeboten, nicht? Da gibt's Leute, die sprechen von dem sogenannten Multiplikatoreffekt. Multiplikatoreffekt ist ein Begriff aus der keynesianischen Ökonomie. Das sagt man, also ein Dollar, der in einem Bereich investiert wird vom Staat, löst dann Nachfrage und auch Angebot im Wert von 3 oder 4 Dollar aus. Das heißt, es ist eine Investition in einen ganz bestimmten Bereich, wenn richtig angesetzt hat, löst eine Kettenreaktion aus. Da könnte ja was dran sein, auch wenn man an die Militärausgaben denkt. Also die Leute, die jetzt sagen, ja, mit der 4 bis 5% Rüstungshaushalt ist doch eine feine Sache. Das sind ja Investitionen. Die schaffen Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze, die schaffen dann auch wieder Nachfrage nach Konsumgütern. Und dann raucht der Schlot wieder. Das hat sich ja historisch eigentlich schon bewiesen, weil die beiden Kriegsausbrüche tatsächlich die Beseitigung von Arbeitslosigkeit bedeuten. In Kriegen gibt es keine Arbeitslosigkeit. In Kriegen gibt es Nachfrage nach Facharbeitern und nach Soldaten und was weiß ich. Da ist was dran. Das Problem ist nur, es waren Kriege, durch die das ausgelöst worden ist. Und das sind wir natürlich an den Überlegungen, wie ist denn die Suspension der Krise, die wir gegenwärtig haben, aufzuheben. Eine ganz pfiffige Idee war jedoch eigentlich der Green Deal. Das bedeutet, wir haben überakkumuliertes Kapital, das weiß nicht wohin mit sich. Zugleich merken wir, die Klimakrise kann nur durch ungeheure Investitionen in die Sanierung der Umwelt gesteckt werden. Lasst uns also die Klimakrise bekämpfen, indem wir überakkumuliertes Kapital in die Sanierung der Umwelt stecken. Die Idee ist richtig und ist gut und ist die Idee von Herrn Habeck gewesen. Und stellt ist die Frage, warum hat das nicht funktioniert? Jetzt kann man sagen, ja, Da gab es Kapitalinteressen, die dagegen sind. Na ja, klar, wenn ich eine Automobilfabrik habe und soll jetzt Lastenräder produzieren, dann sind das zusätzliche Investitionen. Die können sich vielleicht auf die Dauer rentieren, aber gegenwärtig wird es dazu führen, wahrscheinlich, dass die Aktienkurse sinken. Also kurzfristig ist es keine Lösung, langfristig ist es eine Lösung. Das Kapital braucht kurz, hat natürlich strategische Interessen, hat ein Interesse daran, dass eine vernünftige Infrastruktur da ist und dass da auch Teile des Gewinns abgezweigt werden müssen mit Hilfe von Steuern, um die Infrastruktur herzustellen. Aber alles muss da sein Maß haben. Und wenn man eine so ungeheure Überakkumulation hat wie gegenwärtig, dann wird man die durch langfristige Investitionen auf lange Sicht loswerden. Aber kurzfristig nicht. Kurzfristig bedeutet es Arbeitslosigkeit, vielleicht auch Reibungsarbeitslosigkeit. Und das ist ein zäher Prozess, der nicht nur das Kapital beschäftigt, sondern natürlich auch die Gewerkschaften und auch die Arbeitskräfte, nicht? Also das erklärt ja, dass so das Vokabular der Gewerkschaften ja auch so ziemlich eierig ist, nicht? Sozialökologischer Umbau, ja, Ökologie, ja, aber Arbeitsplätze sollen nicht gefährdet werden. Das ist ein ganz zäher Prozess. Und derweil gibt es bei diesem zähen Prozess ständig, bei dem Versuch, die Wirtschaft umzubauen, Verlierer. Und die Verlierer werden ihre Interessenvertretung haben. Das ist dann die AfD. Weil sie sagt, ja, wegen dieser blöden Grünen kommen wir aus der Krise nicht raus. Also so, die bisherige Erfahrung haben gezeigt, dass systemische Krisen lange dauern und nicht in einem langsamen Prozess abgebaut werden, sondern sozusagen mit einem Ruck. Und der Ruck war der Erste Weltkrieg, der Ruck war der Zweite Weltkrieg. Und offensichtlich war diese nette Idee von Herrn Biden und Frau von der Leyen, ach, lasst uns doch mal überakkumuliertes Kapital abbauen von Herrn Habeck, indem wir es umleiten in ökologische Investitionen, ganz gut. Aber es dauert zu lang und dazwischen finden Wahlen statt und die Ergebnisse der Wahlen kennen wir. Und jetzt kommt nur Herr Pistorius und macht sein Angebot und Herr Klingbeil und sagt, na ja, dann machen wir es eben nicht mit Green New Deal. Wir haben da eine Gefahr, die heißt Putin. Also das müssen wir aus politischen Gründen, müssen wir dann jetzt aufrüsten. Und das ist doch sehr gut. Dann haben wir doch dann den Multiplikatoreffekt. Dann können wir doch da überschüssige Kapitalien abrufen. Aber wahrscheinlich wird diese langfristige Aufrüstung, die jetzt geplant wird, zwar Kapital binden, aber wahrscheinlich als langfristiger Sanierungsprozess auch nicht den Ausweg aus der systemischen Krise und den Ausweg aus der Suspension bringen, weil wir da ja dann auch wieder Verlierer haben, nicht? Der Umbau bedeutet, dass Teile der Zivilinfrastruktur eben nicht ausgebaut werden, sondern durch militärisch bedeutet Einschränkung von Sozialleistungen, so lange nämlich, und das gilt sowohl für den Green Deal als auch für jetzt den Rüstungsdeal, wie ich ihn nennen möchte, solange man die bisherigen Verteilungsverhältnisse beibehält. Man könnte ja auch sagen, wieso müssen eigentlich jetzt zusätzliche Mittel für die Rüstung herbeigeschafft werden, wenn doch herbeigeschafft werden dadurch, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Kann doch gar nicht sein, denn Geld ist ja genug da. Wir haben doch überakkumuliertes Kapital, lass es doch von da nehmen. Das würde aber bedeuten, eine Umverteilung von oben nach unten. Pläne für eine solche Umverteilung von oben nach unten, steuerpolitische Pläne gibt es. Das ist wieder Herr Piketty zu nennen. Das ist auch eine Sache der Machtverhältnisse. Und so klug ist das Kapital nun doch auch wieder nicht. Oder vielleicht das Kapital als Ganzes schon, aber nicht die Summe der einzelnen Kapitalisten, dass sie sagen, ach, da wollen wir doch unsere Profite mal zurückfahren und von oben nach unten umverteilen. Da werden die Aktionäre natürlich sauer, nicht? Das geht auch nicht. Also es scheint so zu sein, und das ist auch meine Befürchtung, dass der Ausweg aus der systemischen Krise offensichtlich nicht in einem lange dauert, dann am Ende dieses langen Wegs aber nicht eine langfristige Sanierung auf langsamem Wege stattfindet, sondern dass ein Ruck gesucht wird. Zweimal war der Ruck ein Krieg und ja, ein Krieg ist natürlich eine feine Sache für die Ökonomie. Krieg beendet jede systemische Krise. Mhm. Ein Atomkrieg sogar endgültig, nicht? Und da kommt man natürlich auf etwas apokalyptische Gedanken. Ja, das hat sogar beim DGB die Frau Fahimi verstanden. Die ist nämlich eine, die sich sehr stark macht für diesen Rüstungsdeal. Ja. Über deinen Artikel mit den Plutokraten, Plutokratien mit Massenbasis. Und wenn jetzt Personalien konkret wie Musk oder größere Größen von BlackRock, andere Tech-Giganten beginnen, die politische Macht direkt auszuüben, also wie wir das jetzt gerade in dem Beispiel Musk in den letzten Monaten bis Trump und Musk im Mai sich ein bisschen zerstritten haben, bis zu diesem Moment haben wir eine sehr direkte Einflussnahme dieser Oligarchen, Plutokraten auf die US-amerikanische Regierung auch gesehen. Ja. Ja, sprechen wir dann von einer neuen internationalen Form des ideellen Gesamtkapitalisten? Wir provozieren jetzt gerade hier nochmal mit dieser Frage, wie national gebunden ist denn eigentlich der ideelle Gesamtkapitalist? Ist klar, wie Engels den im Anti-Düring beschrieben hat, aber wir pochen jetzt nochmal darauf, müssen wir nicht feststellen, dass das Kapital deutlich internationaler kooperiert und agiert als in vergangenen Jahrzehnten mit einer stärkeren Orientierung auf das Nationalkapital? Kann ich überhaupt nicht sehen. In dem Augenblick, da jetzt wieder Zollmauern hochgezogen werden, da wird uns jetzt erzählt, dass alle dabei die Verlierer sind. Ja, das ist im Kapitalismus immer so. Im Kapitalismus gibt es immer Verlierer. Jetzt kämpfen wieder nationale Kapitale gegeneinander. Und da kann ich überhaupt nichts von einem internationalen ideellen Gesamtkapitalisten sehen. Also das ist ein Hirngespinst. Ja, Schorsch, du schreibst, dass der autoritäre Kapitalismus auf eine Massenbasis bauen kann, getragen vom Prinzip Hoffnung, irgendwann mitzuprofitieren. Diese Versprechungen waren historisch nicht immer gegeben. Man denke nur an die Austeritätspolitik im Präsidialkabinett Brüning 1932. Weshalb ist die Massenbasis nun so ein wichtiges Moment für den autoritären Kapitalismus? Und geht es nicht auch ohne Massenbasis? Ohne Massenbasis geht es immer wieder mal, aber es geht nicht auf Dauer. Wir haben den Putsch erlebt in Chile. Der chilenische Faschismus hatte offensichtlich keine Massenbasis. Das war ein typisch neoliberaler Putsch. Die ökonomischen Spin-Doctors waren die Chicago Boys. Das hat sich immerhin auch 17 Jahre gehalten, aber dann, von oben nach unten, kann man eine komplexe Gesellschaft, und das war die chilenische, dann doch auf die Dauer nicht regieren. Faschistische Putschs können immer wieder funktionieren, um die Arbeiterbewegung mal niederzuwerfen, aber langfristig eine Gesellschaft zu regieren, dazu ist dann diese Top-Down-Diktatur die hat dann zu wenig Ressourcen, auch in den Volksmassen. Wir haben, wenn wir von monopolkapitalistischen Gesellschaften sprechen, sprechen wir von sehr reichen Gesellschaften, hochentwickelten Gesellschaften und sehr differenzierten Gesellschaften. Die sind nicht von der Spitze allein zu führen. Deshalb eine funktionierende monopolkapitalistische Gesellschaft funktioniert dann, wenn es ihr gelingt, möglichst viele Ressourcen auch an gesellschaftlicher Fantasie und auch zu mobilisieren für sich und gegen Eliten zu schaffen, die eine schmale Elite dann durch eine andere wieder ablösen. Diese Gegeneliten können auch nicht nur Eliten sein, sondern müssen auch Basis im Volk haben. Sonst sind das sehr stagnative Gesellschaft. Nehmen wir es doch mal am gegenwärtigen Beispiel. Wir haben gesehen, dass die Ungleichheit außerordentlich groß ist in jetzigen Gesellschaften und dass eine Tendenz besteht, auch politische Entscheidungen zu oligarchisieren, indem ökonomische Eliten dann immer stärker auch ins politische Geschäft eingreifen. Diese ökonomischen Eliten, die dann auch zu politischen Eliten werden oder die sich dann auch politische Eliten kooptieren, sitzen an der Spitze und versuchen nun ein ganzes Land zu organisieren und das können sie eigentlich nicht. Also krasse Ungleichheit, die dann auch große Teile der Bevölkerung vom gesellschaftlichen Reichtum ausschließen, führen dazu, dass die Ausgeschlossenen dann auch in gesellschaftliche Prozesse nicht mehr einbezogen werden und das führt dann zu einer Sterilisierung dieser Gesellschaften auf Dauer. Beispiel der Bundesrepublik. Wir haben nun ein Parteienkartell, das reicht von, na wo denn, von Grünen über die FDP, die wird wohl wiederkommen, CDU, SPD, die offensichtlich insgesamt eine Politik betrieben haben seit 1990, wonach die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und haben damit auch eine Opposition oder ein Unbehagen geschaffen in Teilen der Bevölkerung, die daran nicht teilhaben. Äußert sich in Ressentiments, nicht mehr Teilnahme am politischen Prozess und führt dazu, dass eine Gesellschaft auch politisch altert. Und jetzt ist die Frage, wie kann nun die Basis des Monopolkapitals erweitert werden. In der Regel führt das dazu, dass das Monopolkapital sich nicht bewusst im Sinne einer Verschwörung, sondern innerhalb eines gesellschaftlichen Prozesses zwei Hauptparteien schafft. In der Bundesrepublik seit 1949, verstärkt seit dem Godesberger Programm von 1959, waren die beiden Hauptparteien SPD und die Union, CDU, CSU. Beide als Volksparteien, die CDU mit ihrem Anhängsel der FDP als Partei des Bürgertums, des Kapitals und die SPD als Partei der Arbeiterklasse. Kann man es objektiv so sehen. Und die haben dann doch also zwei Drittel Mehrheiten der Gesellschaft organisiert. Jetzt ist offensichtlich die Basis für diese Volksparteien trotz der jetzigen schwarz-roten Koalition ganz schmal, erfasst nicht mehr zwei Drittel Mehrheit, kam keine verfassungsändernde Mehrheit mehr, sondern es bildet sich eine Gegenelite von einer Zeit heraus. Wo früher die SPD als Gegenelite zur CDU bestand und die auch zeitweilig in großen Koalitionen zusammengefasst werden, haben wir plötzlich eine Gegenelite als Form einer Parteiführung, die dann auch in Anspruch nimmt, auch doch erhebliche Teile der Volksmassen zu vertreten. Und das ist halt nur die AfD. Woher kommt die AfD? Die AfD ist ja nun kein ausschließlich deutsches Phänomen. Es ist ein gesamtkapitalistisches Phänomen und ist offensichtlich Produkt der sogenannten Wealth Pump. Ich übersetze es gleich ins Deutsche. Ich beziehe mich auf einen amerikanischen Gesellschaftswissenschaftler, eigentlich Biologe, inzwischen vor allem Sozialstatistiker. Der heißt Peter Turchin. Peter Turchin. T-U-R-C-H-I-N. Der mit ungeheuren Datenmassen soziale Prozesse analysiert hat und sagt, was wir zurzeit beobachten, er nimmt die Daten auch von Piketty, ist, dass eine sogenannte Wohlstandspumpe stattgefunden hat, Reichtumspumpe. Es wird gesellschaftlicher Reichtum von unten nach oben gepumpt. Der konzentriert sich dort oben. Und das ist dann das Phänomen der Ungleichheit. Das hat sich, glaube ich, bei kritischen Gesellschaftswissenschaftlern inzwischen herausgesetzt. Da ist stilgebend wirklich der Piketty. Ganz entscheidende Tatsache ist die Spaltung der Gesellschaft in Superreiche das 1% oben und 0,1% und dem Rest der Welt. Und der Rest der Welt, wie nimmt er das wahr? Er nimmt wahr, dass er an politischen Prozessen relevant nicht mehr teilnehmen kann und dass der Reichtum der Gesellschaften von ihm eh nicht mehr mit nach oben trägt. Und jetzt ist diese Zunahme der Ungleichheit nicht nur ein Prozess, der innerhalb der Nationalstaaten stattfindet, also vertikal von oben nach unten innerhalb einer Stadt, sondern auch horizontal zwischen einzelnen Weltgegenden. Wir haben auch genauso wie innerhalb einer der Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich oder der USA das reichste 0,1% einen überdimensional hohen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum an sich zieht, so wird auch der Reichtum der globalen Weltbevölkerung konzentriert sich in den Zentren und in den verarmten Zentren. Was machen die Leute dort? Sie machen etwas ganz Vernünftiges. Sie hauen ab und so haben wir das Phänomen der Migration. Diese Migration ist grosso modo im Interesse des Kapitals. Sie senkt die Löhne. Bis hin zu Feinheiten, nicht, dass dann billiges Bedienungspersonal kommt. Das heißt, die Arbeit der Welt, die schlechte Arbeit der Welt wird, der dritten Welt, wird zur guten Arbeit für reiche Leute hier. Es gibt auch im Faschismus noch ganz andere Dinge. Durch Zwangsarbeit hat man auch noch eine Stratifizierung der einheimischen Arbeiterklasse, die auf die anderen runtertreten kann. Und zugleich aber ist die Migration ist gut fürs Kapital. Die Grenzen dessen sind dann gezogen, wenn die Sozialhaushalte dadurch zu stark belastet werden. Aber nimmt man es rein lohnpolitisch, ist Migration gut fürs Kapital und schlecht für die Arbeit, für die heimische Arbeit. Was macht die heimische Arbeit? Sie wählt die AfD. So, und damit haben wir wieder eine Massenbasis, auch monopolkapitalistische Herrschaft, die zurzeit aber außerhalb des offiziellen politischen Systems gehalten wird. Wenn man jetzt die gemeinsame Politik ansieht, aller Parteien, von Grünen bis CDU, CSU, sie haben ja keine gemeinsame Agenda, außer dem Krieg. Das ist wieder eine andere Sache. Ihre einzige Agenda ist, die AfD von der Macht fernzuhalten. Begrüßen wir natürlich auch, wer will die auch haben. Aber zunächst mal eine andere Agenda haben sie nicht. Das bedeutet aber, dass die Unterschiede zwischen ihnen immer kleiner werden. Und deshalb immer weniger Leute sich von ihnen vertreten fühlen und dann auch noch zur AfD gehen. Da könnte Brandmauern bauen, so weit sie wollen. Das heißt, Monopolkapital hat immer eine Massenbasis, entweder innerhalb des politischen Systems, von den Grünen bis zur CDU, CSU, oder außerhalb des offiziellen politischen Systems. Aus dem Parlament können sie ja nicht fernhalten. Und da wird dann die interessante Frage sein, wie wird denn nun ein künftiges politisches System der Bundesrepublik aussehen, in dem nun diese Gegenelite AfD und auch diese Gegenmassenbasis, die sie ja nun hat, nicht länger ferngehalten werden kann? Da mache ich ein großes Fragezeichen. Aber zu deiner Frage nun, ob es denn auch möglich ist, komplexe Gesellschaften ohne Massenbasis zu organisieren, würde ich sagen, ist nicht möglich. Es ist vielleicht nicht immer möglich, demokratisch das zu tun, aber nein, autoritäre Herrschaft wird immer auch eine Massenbasis brauchen. Da würde ich jetzt provokant nachfragen. Es gibt ja einige Zukunftsdystopien, vornehmlich aus der Belletristik, die eher feudale Strukturen skizzieren, in der eine kleine herrschende Elite in einem Elysium lebt und der Rest der Gesamtgesellschaft über die 99% der Bevölkerung im Elend leben als Verdammte dieser Welt und nur dafür bestimmt sind, in miserabelsten Bedingungen den Mehrwert zu schaffen, der den paar wenigen ihr Elysium überhaupt ermöglicht. Das ist ja offensichtlich keine Skizze einer Massenbasis, sondern die wird mit Gewalt durchgesetzt. Da bedient sich jetzt die kleine Elite der Staatsgewalt und drückt diese Herrschaftsform einfach gewaltsam durch, ohne Massenbasis? Sind das Ideen, die mit der Realität nichts zu tun haben und in der Belletristik beheimatet sind? Oder sind solche Überlegungen vielleicht doch eine Tendenz, in die sich die aktuelle kapitalistische Entwicklung begeben könnte, die vielleicht gar nicht mehr kapitalistisch ist von seiner Basis, sondern reaktionär, vielleicht sogar feudalistisch wieder aufgebaut ist? Das ist ja, findet sich ja nicht nur in der Belletristik, sondern auch in den Fantasien zum Beispiel von Peter Thiel, dem Ideologen hinter Trump. Das, na gut, da haben wir jetzt die schöne Auswahl zwischen zwei Formen autoritärer Herrschaft. Einfach die Gewaltherrschaft von Eliten und zweitens dann Hannah Arendt schon genannt hat, das Bündnis von Mob und Eliten. Unter Mob versteht sie nicht mehr in Klassenkategorien organisierte, atomisierte Riesenmassen von Menschen, die von Eliten gut geführt werden können. Vielleicht ist beides möglich. Die Fantasie von Peter Thiel, ich glaube, die wollen sogar ewig leben, da explodieren sie dran, dann haben sie ihre Verlachen und die sitzen natürlich noch besser, wenn es ihnen gelingt, mit Mitteln der Massenmedien und der Unterhaltung oder des Rassismus dann auch die Massen damit auch nur zufrieden zu halten. Mhm. Und dann ist ja nun, haben wir ja auch, und das ist vielleicht doch ideologiepolitisch nicht völlig uninteressant, Neoliberalismus und es gibt ja jetzt einen neuen Ausdruck für die Dinge, die sich anbahnen, aber noch nicht voll ausgedrückt sind. Es gibt also Leute, die sagen, Neoliberalismus ist nicht mehr genau der Begriff von dem, was ökonomisch und politisch abgeht. Neoliberalismus bedeutete, dass so ab den 70er Jahren vorbereitet, dann durchgesetzt in den 80er Jahren, das Recht des Stärkeren auf den Märkten sich austoben kann. Damit das Recht des Stärkeren auf den Märkten sich austoben kann, müssen staatliche Schutzregelungen, Kündigungsschutz oder solche Dinge beseitigt werden. Dieser Prozess führt dann allerdings dazu, dass dieses Recht des Stärkeren dazu führt, dass die Stärksten sich dann durchsetzen. Da hast du die Schwachen, hast du die Stärkeren, da hast du die noch Stärkeren, da hast du die Stärksten. Mhm. Und dann hast du die Ideologie bedeutet, dieses Sozialdarwinismus, jeder ist seines Glückes Schmied, er muss nur gut genug sein, um zu den Stärksten zu gehören. Naja gut, jetzt kann das so ein Leben ja mal kurz sein. Einer schafft es selbst einem 100-jährigen Leben vielleicht nicht ganz oben zu kommen, aber er kann danach streben, dazu gehören. Und das bedeutet auch, dass man eine gewisse Genugtuung und vielleicht auch so materielle Vorteile hat, wenn man nicht zu den Stärksten gehört, wenn da noch Leute sind, gegen die man nach unten treten kann. Seien es Migranten, die dann schlechter verdienen oder so. Und da hast du dann beides, nicht? Dann hast du eine Elitenherrschaft in einer Gesellschaft, bei der jeder meint, er gehört irgendwie auch zur Elite. Und dann hast du auch wieder, das schon wieder eine Form des Bündnisses von Massen und Eliten. Aber mein Gott, selbst die große, die Springerpresse zum Beispiel, als sie noch ein Fakt war, heute ist die Springerpresse vielleicht gar nicht mehr so wichtig, aber in der Zeit von Axel Springer, da war doch die Bild-Zeitung ein wunderschönes Beispiel eines Bündnisses von Mob und Elite. Elite ist Herr Springer und die Elite sind seine Leser. Es geht doch. Abschließend können wir uns nochmal dem Begriff Form bürgerlicher Herrschaft widmen. Wir sind ja die ganze Zeit dabei zu versuchen zu verstehen, was passiert im Überbau, wenn die Basis sich aufrechterhält, aber durch ihre verschiedenen Krisenphasen der politische Überbau sich transformiert. Wir könnten jetzt aktuell wahrscheinlich einen Haufen Länder durchdeklinieren, bei denen ein sogenannter Rechtsruck stattfindet. Argentinien, Polen, USA, Italien, hier in Deutschland, überall ist Rechtsruck. Und manche Wahlplakate aus dem letzten Jahr, die halluzinieren gleich einen neuen deutschen Faschismus herbei und warnen mit einem 5 vor 33. Und da frage ich mich jetzt bei Reinhard Kühnel, der Faschismustheoretiker aus Marburg, der hat ja so ein Buch geschrieben, Formen bürgerlicher Herrschaft. Und dabei beschreibt er so eine Pendelbewegung wie in der kapitalistischen Gesellschaft die Form zwischen liberal-demokratisch bis faschistisch pendeln kann. Du hast ja eben großes Fragezeichen hinter die Tendenz der AfD gesetzt. Wo würdest du jetzt noch das Pendel aktuell einordnen zwischen liberal-demokratisch bis faschistisch nach den Maßstäben von Reinhard Kühnel? Ja, Reinhard Kühnel, der leider 2014 schon gestorben ist, greift in seinem wahrscheinlich einflussreichsten Buch Formen bürgerlicher Herrschaft die Formen bürgerlicher Herrschaft auf, die in seiner Lebenszeit bestanden haben, von liberaldemokratisch über konservativ bis faschistisch. Das Problem ist, ich glaube, wir haben zurzeit auch schon nochmal, falls es doch so viele Krisen gibt, auf eine mehr oder weniger kommt es auch nicht an, dass der Faschismusbegriff jetzt auch anfängt auszufasern. Das müsste nochmal neu überlegt werden. Die Alle-Dimitrov-Formel, die klingt sehr altertümlich, aber der Kern stimmt wahrscheinlich. Faschismus ist eigentlich nichts anderes als die ungehemmte Gewaltherrschaft des Monopolkapitals. Wie die ungehemmte Gewaltherrschaft des Monopolkapitals. Es gibt eine Herrschaft des Monopolkapitals, die auch formal demokratisch sein kann. Das sind dann die liberaldemokratischen. Es gibt auch Gewaltherrschaft des Kapitals, die nicht ungehemmt ist, sondern die noch in rechtsstaatlichen Formen sich durchführt, wenn der Rechtsstaat eben entsprechend formuliert wird. Das ist eine konservative Form der Herrschaft. Und es gab dann den historischen Faschismus, wie in Reinhard Kühl und sein Gegner Ernst Nolte in dem Punkt übereinstimmend auch festgestellt haben, der Faschismus in seiner Epoche, haben wir von 1990 bis 1945, war definiert als Abwehrkampf der liberalen Gesellschaft gegen die kommunistische Gefahr. Die kommunistische Gefahr war nicht ein Hirngespinst, sondern eine Realität. Und Faschismus bedeutet, dass eine bürgerliche Gesellschaft auf Gewaltenteilung verzichtet und auf Demokratie verzichtet, wenn es nötig ist, die Kommunisten fertig zu machen. Und das nannte man damals Faschismus. Heute ist diese Zweckbestimmung des Faschismus entfallen. Es gibt keinen Kommunismus, der zu bekämpfen ist. Aber es gibt offensichtlich eine Form autoritärer Herrschaft, die eben Massen mobilisiert, die auch mit faschistoiden Versatzstücken zu hantieren gelernt hat, in denen die Plutokraten auf teilweise auf Staatsapparate zugreifen, in dem die Ausgeschlossenen schon wieder in eigenen Parteien sich formieren und diese Ausgeschlossenen als Mob, nämlich als Vereinzelte, nicht klassenpolitisch Organisierte, dann wieder mit Eliten kooperieren. Und für diese neue Form der äußersten Rechten hat man Hilfsbegriffe gefunden, indem man sagte, das ist nicht mehr liberal, sondern liberalistisch, nämlich auf den Markt ungehemmte Herrschaft des ökonomisch Stärksten. Und politisch bedeutet es, dass eigentlich den Plutokratien keine Hemmnisse mehr im Wege stehen, ohne dass sie unbedingt zu Mitteln des Terrors greifen. Das ist eine von verschiedenen Formen und da ist, glaube ich, der klassische Faschismus nicht das oder der Begriff des Faschismus, wie er im klassischen Faschismus sich herausgebildet hat, noch nicht der geeignete Begriff. Der ist noch nicht gefunden. Ist eine interessante Zeit. Wir sind in der suspendierten Krise. Mal sehen, wie die dann aufgehoben wird. Und wir haben nun offensichtlich eine Situation, in der die Eliten nicht mehr die Massen so mobilisieren können, liberal wie bisher. Es gibt aber schon eine Gegenelite, das sind die rechten Führer der AfD. Und interessant ist schon. Josh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wieder sehr erhellend und das hilft ja auch bei der Orientierung. Ja, behalten wir die ganze Chose im Auge. Vielen Dank auch von mir und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.